Would you forgive your wife if she cheats on you? Würdest du deiner Frau vergeben, wenn sie dich betrügt? How would you handle it? Wie würdest du damit umgehen? He's Daniel, I'm Reinhard. Das ist Daniel, ich bin Reinhard. And I want to ask him the question. Und ich möchte ihm diese Frage stellen. If you would have a wife. Falls du eine Frau hättest. If your wife would cheat on you. Falls deine Frau dich betrügen würde. Traisse você. Would you forgive her? Würdest du ihr vergeben? I don't know. Ich bin die Esposa. He doesn't know. Ich habe noch gar keine Frau. Er weiß es nicht. Now. He says one step at a time. Er sagt einen Schritt nach dem anderen. So look. Also schau. Are you ready to get to know the real Reinhard? Bist du bereit, den echten Reinhard kennenzulernen? Here's the deal. Hier ist der Vorschlag. This is so uncomfortable, guys. I really don't care what my video maker says. Das ist so unbequem, Leute. Es ist mir jetzt egal, was mein Videoteam sagt. Okay, so here's the deal. Also, hier ist der Vorschlag. Would I forgive my wife if she would cheat on me? Würde ich meiner Frau vergeben, wenn sie mich betrügen würde? I said to Debbie when we first got married. Als wir heirateten, habe ich zu Debbie gesagt. I said, sweetheart. Ich sagte, Liebling. Should I ever come home and find you in bed with another man? Sollte ich jemals heimkommen und dich im Bett mit einem anderen Mann finden? I said, here's what I would do. Dann, so sagte ich hier, würde ich Folgendes machen. Ich würde zu dir sagen, you have to choose which one you want. You know? Du musst dich entscheiden, wenn du willst, ihn oder mich. Both doesn't work. Beide geht nicht. I wouldn't be angry at you. Ich wäre nicht wütend auf dich. I would totally forgive you. Ich würde dir völlig vergeben. But I would make you choose. Aber ich würde dich vor die Wahl stellen. Do you think you would be happy with the other guy? Wenn du denken würdest, dass du mit dem anderen glücklicher wärst? I would give you money and I would help you to start a new life with this other guy. Dann würde ich dir Geld geben und dir helfen, ein Leben mit dem anderen Mann zu beginnen. But if you say you really like me. Aber wenn du sagst, dass du mich gerne hättest? You've got to send the other guy out of my bed. Dann musst du den anderen Mann aus meinem Bett rauswerfen. It's not his bed, it's mine and yours. Es ist nicht sein Bett, es ist meins und deins. Isn't that shocking? Ist das nicht schockierend? But it's the only way that makes sense to me. Aber es ist das Einzige, was für mich Sinn macht. And I'll tell you why. Und ich sag dir warum. First of all, the Bible says, he who is without sin, let him throw the first stone. Erstens sagt die Bibel, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. We've all sinned. Wir haben alle gesündigt. You know? I mean, the Bible says, if you look after a woman lustfully in your heart, you've already committed adultery. Die Bibel sagt, wenn wir lüsternd einer Frau hinterher schauen, hast du bereits Ehebruch begangen. So the first question is, the partner who commits adultery, what happened? Die erste Frage ist also, was ist passiert bei dem Partner, der Ehebruch beging? Has the partner slept with another person one time, or does the partner want to live in a relationship with another person? Hat der Partner einmal mit jemand anderem geschlafen, oder will der Partner in einer Beziehung mit der anderen Person leben? But Reinhard, adultery is adultery. Aber Reinhard, Ehebruch ist Ehebruch. Sure. Sicher. Sin is sin and all sin needs to be forgiven. Sünde ist Sünde und alle Sünde muss vergeben werden. So yes, I would forgive my wife for adultery. Also ja, ich würde meiner Frau den Ehebruch vergeben. But I would make a choose. Aber ich würde sie vor die Wahl stellen. So if she says, oh my God, I don't know what I did. No, I don't want him, I want you. Wenn sie also sagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich will nicht ihn, ich will dich. I would completely forgive her. Dann würde ich ihr völlig vergeben. If she would get pregnant by another guy, I would even raise this child as my own. Wenn sie von dem anderen Mann schwanger werden würde, dann würde ich sogar das Kind wie mein eigenes großziehen. Sure, every sin that anybody commits against us, we have to forgive. Okay. Otherwise, life makes no sense. Natürlich, denn jede Sünde, die jemand uns antun, müssen wir vergeben. Ansonsten macht das Leben keinen Sinn. Unforgiveness messes up your heart. It never messes up the heart of the other person. Unvergebenheit versaut dein Herz, niemals das Herz des anderen. And if your heart is messed up, how are you going to enjoy the goodness of God? Und wenn dein Herz versaut ist, wie willst du dann die Güte Gottes genießen? Look, here's what Colossians teaches us. Schau, was Kolosser uns lernt. Forgive one another as God forgave you in Christ Jesus. Vergebt einander so wie Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. How did God forgive you in Christ Jesus? Wie hat Gott dir in Jesus Christus vergeben? You know, Reinhard, what you did yesterday, no, I forgive you, but I'm never going to forget. Weißt du, Reinhard, was du gestern gemacht hast, vergebe ich dir, aber ich werde es niemals vergessen. Is that how you want God to forgive you? Willst du, dass Gott dir so vergibt? God remembers our sins no more, even though God is not forgetful. Gott denkt nicht mehr an unsere Sünden, obwohl Gott nicht vergesslich ist. He made the choice not to hold our sin against us because he let it go. Er traf die Entscheidung, uns unsere Sünden nicht vorzuhalten, denn er hat sie losgelassen. That's what we need to do when there is adultery. So müssen wir es auch bei Ehebruch machen. Now, letting the offense go is one thing, but trusting is another thing. Die Verfehlung loszulassen ist eine Sache, aber Vertrauen ist eine andere Sache. Like I clearly said. So wie ich ganz klar gesagt habe. If, for instance, my partner would say, wenn mein Partner zum Beispiel sagen würde, I'm so sorry, I've committed adultery, please forgive me. Es tut mir so leid, ich habe Ehebruch begangen, bitte vergib mir. I would. Würde ich vergeben. But if she continues to live in adultery, aber wenn sie weiterhin im Ehebruch leben würde, I would simply say, pack your bags and get out of the house, or I pack my bags and get out of the house. Simply, you can't live with two people. Würde ich einfach sagen, pack deine Koffer und ziehe aus, oder ich werde meine Koffer packen und ausziehen. Du kannst nicht mit zwei Partnern leben. It has nothing to do with forgiveness. It has to do with a simple common sense that God has put inside of my brain. Das hat nichts mit Vergebung zu tun, sondern mit einem simplen Menschenverstand, den Gott mir in Verstand und Herz gegeben hat. So many people have so many abandonment issues. They're afraid to send the partner away when they're refuse to let go of the adulterous situation. Viele Leute haben so viele Probleme mit dem Thema des Verlassenseins, dass sie Angst haben, den Partner wegzuschicken, wenn dieser sich weigert, mit dem Ehebruch aufzuhören. So think about it. So denk darüber nach. Forgiving always, but trusting is something that has to be earned. Vergeben immer, aber Vertrauen ist etwas, das verdient werden muss. You know, it's in every area of life. Trust is something that you have to actually earn. Das ist in jedem Lebensbereich so. Vertrauen musst du dir tatsächlich verdienen. Even with God. Sogar bei Gott. God says, he who has been faithful in little, I'm only going to give little. Gott sagt, wer nur im Kleinen treu war, dem werde ich auch nur wenig anvertrauen. He who has been faithful in the big, he will be entrusted in big things. Wer im Großen treu war, dem wird viel anvertraut werden. See, even with God, you've got to earn his trust. This is something that people don't understand. Siehst du, sogar Gottes Vertrauen musst du dir verdienen. Das verstehen die Leute nicht. The kingdom works on the principle of trust. Das Königreich funktioniert nach dem Prinzip des Vertrauens. God trusts us, we trust God. Gott vertraut uns, wir vertrauen Gott. God has never let us down, so we can trust him unconditionally. We've let him down, so we've got to earn his trust again. Gott hat uns niemals fallen lassen, deshalb können wir ihm bedingungslos vertrauen. Aber wir haben ihn fallen lassen. Deshalb müssen wir sein Vertrauen wieder verdienen. You know, once you understand this, sobald du das verstehst, then you have no problem forgiving and at the same time not trust. Dann hast du kein Problem damit zu vergeben, aber nicht gleichzeitig zu vertrauen. You know, people don't have the courage and the strength to say, look, choose the life that you want. Die Leute haben nicht den Mut und die Kraft zu sagen, schau, wähle das Leben, das du willst. So they live with the partner in a permanent adulterous situation and then they find it hard to forgive. Sie leben also mit einem Partner in einem ständigen Zustand des Ehebruchs und dann wundern sie sich, warum es schwer ist zu vergeben. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. God gave Israel the letter of divorce. Gott gab Israel den Scheidebrief. Because Israel refused to repent, refused to turn back to God. Denn Israel weigerte sich, Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Jesus said, the kingdom is taken from you and given to a nation that brings fruit thereof. Jesus sagte, das Königreich wird euch weggenommen und einer Nation gegeben, die Frucht bringt. There comes a time in any relationship. In jeder Beziehung kommt der Zeitpunkt, where the person is not willing to change from an adulterous situation, where you should not trust that person anymore. Wo du der Person nicht mehr vertrauen solltest, die nicht bereit ist, ihr ehebrechliches Verhalten zu ändern. Let them go, forgive them, but don't trust them. Lass sie los, vergib ihr, aber vertraue ihr nicht mehr. Of course, the ideal thing is always. Natürlich ist das Ideal immer. Forgive from all of your heart. Von ganzem Herzen vergeben. And have the restoration of trust. Und die Wiederherstellung des Vertrauens zu haben. When Jesus said. Als Jesus sagte. That men should not divorce. Dass Menschen sich nicht scheiden lassen sollen, except for sexual immorality, which is adultery. Außer bei sexueller Unmoral, also Ehebruch. Jesus actually said that this was only allowed by Moses because of the hardness of our hearts. Sagte Jesus, dass das bei Mose nur wegen ihrer Herzenshärte erlaubt war. So what does a hard heart do? Was macht ein hartes Herz? Oh, you cheated me. Get out of here. Ah, du hast mich betrogen. Hau ab. No. Nein. That's a hard heart. Das ist ein hartes Herz. A kind and a gentle heart forgives. Ein gütiges und weiches Herz vergibt. Um coração manso, ele sempre perdoa. Always. Immer. So that's what I would do. Das würde ich also tun. I would forgive, I would forgive, I would forgive. Ich würde vergeben, vergeben, vergeben. But I would say, choose which guy do you like. Aber ich würde sagen, entscheide dich, welchen Mann du möchtest. And then I would just accept the choice. Und dann würde ich einfach die Entscheidung akzeptieren. If you liked it. Wenn es dir gefallen hat. Click the little like. Klicke auf den Daumen hoch. If you don't like it. Wenn es dir nicht gefallen hat. fix your heart. So bring dein Herz in Ordnung. Because you're supposed to like this video. Denn du solltest dieses Video mögen. That was a joke, people. Ja, das war ein Scherz, Leute. Send us your comments. Schickt uns deine Kommentare. We'd love to hear from you. Wir freuen uns, von dir zu hören. Share this video with your friends. Teile das Video mit deinen Freunden. Thank you. Danke.